allerdings auf einem ganz anderen Platz stehen die Sexualprozesse geschrieben, die in diesen Wochen und Monaten in vielen Städten des Reiches gegen eine Unzahl von Mitgliedern des katholischen Klerus durchgeführt werden und das ausnahmslos für die Angeklagten zu schweren Gefängnis und Zuchthausstrafen geführt haben. Diese Sache geht im Augenblick nicht so sehr den Staat als vielmehr den Staatsanwalt an. Es handelt sich dabei um nichts, die von kirchlichen Kreisen durch Ausstreuung unkontrollierbarer Gerüchte Glauben zu machen versucht wird, unbedauerliche Einzelerscheinungen. Es handelt sich um einen allgemeinen Sittenverfall, wie er in diesem erschreckenden und empörenden Ausmaß kaum noch einmal in der gesamten Kulturgeschichte der Menschheit festgestellt werden kann. Wenn dem gegenüber nun behauptet wird, das seien alles nur Scheinprozesse, die dazu dienen sollten, die heilige katholische Kirche zu kompromittieren, so muss ich darauf Folgendes zu antworten. Ich bin in den letzten Wochen beruflich verpflichtet gewesen, einen, wenn auch nur ganz geringen Bruchteil des einschlägigen Materials in den amtlichen Prozessaktengesetz durchzuführen. Ich kann nur sagen, und bin mit der Tragweite dessen, was ich sage, voll aufgerufen, dass das, was darüber in den Zeitungen steht, geradezu winzig anmutet, der haarsträubenden Sittenverwilderung gegenüber, die hier tatsächlich die Tat ist.